Erster für den Chorleiter. Ein Lied von David. Zweiter Gott, höre meine Stimme, wenn ich klage. Schütze mein Leben vor dem Feind. Dritter, beschütze mich vor bösen Menschen. Sie tun schlechte Dinge. Vierter, sie reden schlecht. Sie sagen böse Dinge. Fünfter, sie wollen heimlich auf ehrliche Menschen schießen. Sechster, auf einmal schießen sie auf ihn. Sie haben keine Angst. Siebter, sie planen Böses. Sie wollen Fallen stellen. Sie denken, niemand wird uns sehen. Achter, sie denken sich schlechte Taten aus. Sie sagen, unser Plan ist fertig. Man kann ihre Gedanken nicht verstehen. Neunter, aber Gott schießt auf sie. Auf einmal bekommen sie Wunden. Zehnter, ihre eigenen Worte schaden ihnen. Alle, die sie sehen, sind schockiert. Elfter, dann bekommen alle Menschen Angst. Sie erzählen von Gottes Taten. Gute Menschen freuen sich über Gott. Sie suchen Schutz bei ihm. Alle ehrlichen Menschen werden ihn loben.